Apostelgeschichte, Kapitel 16. Er kam aber gen Derbe und Lystra, und siehe, ein Jünger war daselbst mit Namen Timotheus, eines jüdischen Weibes Sohn, die war gläubig, aber eines griechischen Vaters. Der hatte ein gut Gerücht bei den Brüdern unter den Lystranern und zu Ikonien. Diesen wollte Paulus lassen mit sich ziehen und nahm und beschnitt ihn um der Juden willen, die an demselbigen Ort waren. Denn sie wussten alle, dass sein Vater war ein Grieche gewesen. Als sie aber durch die Städte zogen, überantworteten sie ihnen zu halten den Spruch, welcher von den Aposteln und den Ältesten zu Jerusalem beschlossen war. Da wurden die Gemeinden im Glauben befestigt und nahmen zu an der Zahl täglich. Da sie aber durch Phrygien und das Land Galatien zogen, ward ihnen gewähret von dem Heiligen Geist, zu reden das Wort in Asien. Als sie aber kamen an Mysien, versuchten sie, durch Bithynien zu reisen, und der Geist ließ es ihnen nicht zu. Da sie aber an Mysien vorüberzogen, kamen sie hinab gen Troas. Und Paulus erschien ein Gesicht bei der Nacht. Das war ein Mann aus Mazedonien, der stund und bat ihn und sprach, »Komm hernieder nach Mazedonien und hilf uns.« Als er aber das Gesicht gesehen hatte, da trachteten wir alsobald zu reisen nach Mazedonien, gewiss, dass uns der Herr dahin berufen hätte, ihnen das Evangelium zu predigen. Da fuhren wir aus von Troas, und stracks laufs kamen wir gen Samothrazien, des andern Tages gen Neapolis, und von dannen gen Philippi, welches ist die Hauptstadt des Landes Mazedonien und eine Freistadt. Wir hatten aber in dieser Stadt unser Wesen etliche Tage. Am Tage des Sabbats gingen wir hinaus vor die Stadt an das Wasser, da man pflegte zu beten, und setzten uns und redeten zu den Weibern, die da zusammenkamen. Und ein gottesfürchtig Weib mit Namen Lydia, eine Purpurkrämerin aus der Stadt der Thyatira, hörete zu, welcher tat der Herr das Herz auf, dass sie darauf Acht hatte, was von Paulus geredet ward. Als sie aber und ihr Haus getauft ward, ermahnete sie uns und sprach, »So ihr mich achtet, dass ich gläubig bin an den Herrn, so kommet in mein Haus und bleibet allda.« Und sie zwang uns. Es geschah aber, da wir zu dem Gebet gingen, dass eine Magd uns begegnete, die hatte einen Wahrsagergeist und trug ihren Herren viel Genieß zu mit Wahrsagen. Dieselbige folgte allenthalben Paulus und uns nach, schrie und sprach, »Diese Menschen sind Knechte Gottes des Allerhöchsten, die euch den Weg der Seligkeit verkündigen.« Solches tat sie manchen Tag. Paulus aber tat das weh und wandte sich um und sprach zu dem Geist, »Ich gebiete dir in dem Namen Jesu Christi, dass du von ihr ausfahrest.« Und er fuhr aus zu derselbigen Stunde. Da aber ihre Herren sahen, dass die Hoffnung ihres Genießes war ausgefahren, nahmen sie Paulus und Silas, zogen sie auf den Markt vor die Obersten und führeten sie zu den Hauptleuten und sprachen, »Diese Menschen machen unsere Stadt irre und sind Juden.« und verkündigen eine Weise, welche uns nicht ziemet anzunehmen, noch zu tun, weil wir Römer sind. Und das Volk ward erregt wider sie, und die Hauptleute ließen ihnen die Kleider abreißen und hießen sie stäupen. Und da sie wohl gestäupet hatten, warfen sie sie ins Gefängnis und geboten dem Kerkermeister, dass er sie wohl bewahrete. Der nahm solch Gebot an und warf sie in das innerste Gefängnis und legte ihre Füße in den Stock. Um die Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobeten Gott, und es hörten sie die Gefangenen. Schnell aber ward ein großes Erdbeben, also dass sich bewegten die Grundfesten des Gefängnisses, und von Stund an wurden alle Türen aufgetan und aller Bande los. Als aber der Kerkermeister aus dem Schlafe fuhr und sah die Türen des Gefängnisses aufgetan, zog er das Schwert aus und wollte sich selbst erwürgen, denn er meinete, die Gefangenen wären entflohen. Paulus aber rief laut und sprach, »Tue dir nichts Übles, denn wir sind alle hier.« Er forderte aber ein Licht und sprang hinein und ward zitternd und fiel Paulus und Silas zu den Füßen und führte sie heraus und sprach, »Liebe Herren, was soll ich tun, dass ich selig werde?« Sie sprachen, »Glaube an den Herrn Jesum Christum, so wirst du und dein Haus selig.« Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Hause waren. Und er nahm sie zu sich in derselbigen Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen ab, und er ließ sich taufen und alle die Seinen alsobald. und führete sie in sein Haus und setzte ihnen einen Tisch und freute sich mit seinem ganzen Hause, dass er an Gott gläubig worden war. Und da es Tag ward, sandten die Hauptleute, Stadtdiener und sprachen, »Lasst die Menschen gehen!« Und der Kerkermeister verkündigte diese Rede Paulus, »Die Hauptleute haben hergesandt, dass ihr los sein sollt. Nun ziehet aus und gehet hin mit Frieden.« Paulus aber sprach zu ihnen, »Sie haben uns ohne Recht und Urteil öffentlich gestäupet, die wir doch Römer sind, und in das Gefängnis geworfen, und sollten uns nun heimlich ausstoßen? Nicht also, sondern lasset sie selbst kommen und uns hinausführen.« Die Stadtdiener verkündigten diese Worte den Hauptleuten, und sie fürchteten sich, da sie hörten, dass sie Römer wären, und kamen und ermahneten sie und führten sie heraus und baten sie, dass sie auszögen aus der Stadt. Da gingen sie aus dem Gefängnis und gingen zu der Lydia, und da sie die Brüder gesehen hatten und getröstet, zogen sie aus.